Euro auf der Bank, ich bleibe relaxed. Die Hälfte Street Cash, die andere weil ich fies rap. Paris, Gardolais, Tel Aviv, Mac G, Rap, Intelligenz, wir haben die Lizenz. Werde Zeugen wie Caruso aus dem UFO Step. Die Crew ist back, von der man sagt, dass in ihr Deutschraps Zukunft steckt. Und ihr habt recht, wir sind gut fürs Geschäft. Ohne uns ist Rap ein Joint, der ohne Glut nicht brennt. Das Comeback des Jahres, ihr habt so lange gewartet. Kurzer Prozess, weil der Beweis DNA ist. Mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs auf der Straße. Ich balanciere zwischen Genie und Wahnsinn. Ich hab während der Schwangerschaft Mama in den Bauch getreten, denn ich wollte so schnell wie möglich raus, um meinen Traum zu leben. Damals teilten sich die Zellen schnell, heute teilt man sich schnell eine Zelle wegen schnellem Geld, schlechte Welt. Überlegene Genetik für den AMG Mercedes. Mit den Ledersitzen musst du Kilos pushen wie im Training. Ich bin nicht reich geworden und asozial geblieben. Doch euer sterbender Schwan sieht mein Kranich fliegen. Hört ihr mich? Yes sir! Seht ihr mich? Yes sir! Alle salutieren, denn der General is back. Yeah. Homo arigato, sayonara, bitch. Lass mal die Würde knacken, zeig, was für ein Soldat du bist. Hört ihr mich? Yes sir! Seht ihr mich? Yes sir! Alle salutieren, denn der General is back. Yeah. Homo arigato, sayonara, bitch. Lass mal die Würde knacken, zeig, was für ein Soldat du bist. Deutscher Rap stürzt ab und hat mein Album in der Blackbox. Ohne uns wär Hip-Hop Black Ops, ohne Headshots. Langweilig, ich hab die Schnauze voll. Durch meinen Körper fließen 10 mal 100.000 Volt. Was ich rauch ist Gold, guck mal wie schick es funkelt. Ich hab Minimum 2 halbe von dem Gift gebunkert. Ich will glitzernde Klunker und Strände so weiß, dass ich chillen kann von heute bis ans Ende der Zeit. Du streckst dir paar Lines und zeigst sie dir rein und bildest dir dann ein, dass du der Beste hier seist. Aber nein, du bist nur high von Koks. Ich seh meine Welt ständig durch ein Kaleidoskop. Lucy in the sky with diamonds. Und ich flieg hier hinterher, um mir die Kleine zu greifen. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Ich will, dass sie zu mir beten und sich vor mir verneigen. DNA steht für doppelt nuklearer Angriffskrieg. Man, unsere Cyborg-Fans sind ready, in den Kampf zu ziehen. Ihr wollt battlen, der Halbgott macht als letztes schlapp. Ich reiß die Blitze aus meinem Cover raus und stech dich ab, yo. Hört ihr mich? Yes, sir! Seht ihr mich? Yes, sir! Alle salutieren, denn der General is back. Yeah. Homo arigato, sayonara, bitch. Lass mal die Würde